Das nächste Lied ist über die Engelfänger. Den Engelfänger. Weil wir sind nämlich alle aus Engelfänger, bis auf den Joe, der ist aus Rittehove. Danke, danke, danke, danke. Das Lied in Köllerbach, ein Köllerbach-Lied im Saarland.